Live. DJ Session mit Mogwai. Ganz genau, einen wunderschönen guten Abend, Sektor. Hallo an alle da draußen. Hier ist 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session. Das für jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr für euch mit aktuellstem Club-Sound im Gepäck. In der ersten Stunde wie immer mit mir Mogwai und das mit den heißesten Neuerscheinungen der Woche. Danach geht's wie immer weiter mit einem Gast-DJ. Heute ist das DJ Seinfeld. Und dann habe ich für euch noch Topic von 0 bis 1 Uhr für euch aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Soviel zum Ablauf. Und bei mir geht's hier direkt los mit der ersten Platte. Die kommt von Claptone featuring Raffaella und die heißt Fantasy und hier spiele ich den Kasim Remix und damit wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. DJ Session mit Mogwai. You make me go crazy. We'll be right back.

together with the ill behavior. Can you feel it? We'll be right back. your inspiration. I love the way that you give your heart so freely. Your sweet sensation, you're my invitation to. Sektor J1 Live und das mit der 1 Live DJ Session und das mit mir Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, ist eine sehr coole Nummer. Heißt Sweet Sensation, kommt von Danny Howard und Ed. Ja, wenn ihr diese oder auch andere DJ Sessions gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach mal in unsere 1 Live App. In der App findet ihr immer die aktuellste Sendung und die könnt ihr natürlich abonnieren und dann egal wo euch offline anhören. Hier geht's jetzt weiter mit meinem holländischen Kollegen Tiesto und mit seinem Track Traffic in einem neuen Remix von Far Fuck. Der kommt jetzt. don't say nothing, just... drive me crazy. Baby, it's on for a season. I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday. Some say, boy, you're all season. I think you best believe in why you gotta drive me crazy. I know you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. Sektor, J1 Live und das mit der 1 Live DJ Session und das mit mir Mogwai in the Mix. Jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr versorgen wir euch mit aktuellster Clubmusik und das ist heute Abend auch so. Und ja, was ich hier gerade spiele, ist die Neuauflage von You Gonna Want Me von Tiger und Medusa. Und danach geht es weiter mit dem nächsten Track. Der kommt von La Herte, ist momentan sehr gehypt und der heißt Bounce. Der kommt jetzt. DJ Session mit Mogwai. Yeah. Nicht auf die 1 Live DJ Session, also immer noch mit mir Mogwai in the Mix. Gleich um 23 Uhr geht's hier heute weiter mit unserem heutigen Gast. DJ ist heute DJ Seinfeld und danach spielt er nachher noch von 0 bis 1 Uhr Topic für euch aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Also bleibt dran, es geht hier wie immer schwer nach vorne. Yeah. I'm not gonna be a fool, 'cause when it comes